Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Guten Morgen. Heute wieder mit einer Folge aus der Reihe Hörensagen im Gespräch aus Anlass des 20. Jahrestages von Deutschlandradio. Denn mit dieser Reihe startete das erste bundesweite Vormittagsprogramm nach der Fusion des Berliner Ost- und Westsenders. Der Gast, den Sie gleich hören werden, war am 16. November 1995 bei uns und er war der letzte Nachrichtensprecher des Großdeutschen Rundfunks. Richard Bayer, heute 88 Jahre alt, hat aber nicht nur bis zum Schluss die Durchhalteparolen der NS-Propaganda verlesen, er hatte auch hinterher so manchen Schicksalsschlag zu verkraften, fand auch meine Kollegin Susanne Schröder. Ihren Lebenslauf gelesen habe, da habe ich gedacht, mein Gott, das reicht für drei Biografien. Sie waren Sprecher beim Großdeutschen Rundfunk, haben die letzten Tage des Krieges miterlebt. Sie haben die letzte Absage dieses Sprachrohr Hitlers, haben Sie gemacht. Sie sind dann später in der DDR als sogenannter Agent des RIHAS inhaftiert worden. Und das sind nur zwei Stationen aus Ihrem Leben. Wenn Sie heute dann so ein Haus betreten, in dem Sie auch gearbeitet haben und wegen dessen Mitarbeit ja sozusagen Sie verurteilt wurden. Wie fühlen Sie sich? Es ist immer wieder ein eigenartiges Gefühl, wenn man hier das Haus betritt. Es war am schlimmsten nach der Wende. Ich habe das Haus 35 Jahre nicht gesehen. Man kehrte nach 35 Jahren überraschend in dieses Haus zurück und stand dem Mann wieder gegenüber, den ich vor 35 Jahren gesehen hatte, den damaligen Abteilungsleiter, meinen lieben Mitstreiter Peter Herz, der heute noch hier ist. Und wir haben, glaube ich, beide in den ersten Minuten keine Worte finden können. Und dieses Erleben ist jedes Mal wieder vor Augen, wenn ich dieses Haus betrete. Es war ein Stück Leben und für dieses Haus hat man ja auch viele Jahre, schwere Jahre zubringen müssen, hinter Gittern. Ich sage immer, die Tage waren schon schwer, noch schlimmer sind die Nächte gewesen. Da war man mit sich allein. Und wenn man ein Schuldgefühl gehabt hätte, dann wäre vielleicht diese Zeit verständig gewesen für mich selbst. Aber es ist ja so gewesen, man musste ja nicht, was hast du eigentlich verbrochen? Man war kein Agent, man war kein Spion, man hat keinen dritten Weltkrieg vorbereitet, alles, was einem vorgehalten wurde. Es ist ja absurd und gerade in diesen Stunden, wenn ein vor Gericht stehender ehemaliger Richter des obersten Gerichtes sagt, die DDR sei überflutet worden von Agenten und Spionen, so redet er in dem Jargon der 50er Jahre, wo jeder, der gegen diesen Staat irgendetwas vorbrachte oder mit ihm nicht einverstanden war, diesem Staat DDR, dass der ein Spion, ein Agent gewesen ist. Dazu muss man sagen, dass heute vor dem Bundesgerichtshof ein Urteil verkündet wird, was eben über die Richter befinden wird, die seinerzeit in den 50er Jahren Todesurteile gegenüber DDR-Bürgern ausgesprochen haben und die letztendlich auch vollstreckt worden sind. Sie sind, ich habe es eingangs gesagt, ein beredtes Beispiel für eben verschiedene Epochen unseres Jahrhunderts, unter anderem eben diese Schauprozesse, den Kalten Krieg, über den wir noch reden werden. Aber Sie haben auch eine Zeit mitgemacht, über die ich jetzt gerne mit Ihnen reden möchte, ohne die vor allen Dingen ja auch diese Schauprozesse, die Teilung Deutschlands, all das wahrscheinlich gar nicht passiert wäre. Das ist nämlich die Zeit des Nationalsozialismus gewesen. Sie waren 19 Jahre alt, als Sie beim Großdeutschen Rundfunk als... 17. Das war ja... Ja, ich bin in Kassel aufgewachsen und habe in Kassel als Kind Kinderrollen gespielt im Kasseler Theater und habe auch ein paar Mal beim Sender Kassel, dem Nebensender des damaligen Reichssenders Berlin, gesprochen in kleinen Hörspielen. Es gab damals dafür eine Vergütung von 3 Reichsmark und das war 5-mal Kino. Immerhin, nicht? Und mein Vater, Kapellmeister in Kassel, war mit dem Sendeleiter sehr befreundet. Dann kam der Krieg. Und ich habe eigentlich die normale Entwicklung durchgemacht. 1943, meine Vaterstadt wurde ausgebombt, wir bekamen das Notabitur. Ich sollte Flakhelfer werden, wurde Feldscheer, Sanitäter. Ich wollte Arzt werden. Und dann suchte der Rundfunk in Berlin, aus welchen Gründen auch immer, eine jugendliche Stimme. Und es war ein Mikrofonwettbewerb in Berlin. Ich habe an diesem Mikrofonwettbewerb teilgenommen. Das hat der Kasseler Sendeleiter, der dann nach Berlin gegangen war, vermittelt. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich bis heute nicht. Ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Es war auch damals so üblich wie heute. Ich fuhr nach Berlin, sprach vor und es hieß dann, Sie bekommen Bescheid. Ich bekam sehr schnell Bescheid und mein Anfang war der 23. November 1943. Ich saß dann Leuten gegenüber, die damals mein Idol waren, wie beispielsweise der berühmte, in der damaligen Zeit berühmte Rundfunkreporter Rolf Wernicke, der bekannteste Sportreporter der damaligen Zeit. Und als 17-Jähriger war man natürlich ohne ein bisschen Selbstvertrauen dann hingekommen. Ich bin dann zunächst einmal in das Archiv gesteckt worden, habe viel mehr anlesen müssen und bekam dann die erste Sprecherziehung. Und da stellte man fest, ich habe einen CH-Fehler. Haben Sie mal echt gemacht? Nein, ich habe gesagt, die englischen Wünsche. Und ich hatte einen sehr peniblen Sprecherzieher, gleichzeitig der Chefsprecher. Und dann kam noch ganz kurz eine Unterbrechung, Arbeitsdienstzeit. Dann kam ich zurück zum Rundfunk und dann hieß es, das Beste, was du machen kannst, ist die langsame Wiederholung des Wehrmachtberichtes sprechen. Der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht wurde jeden Tag um 15 Uhr langsam zum Mitschreiben über den Rundfunk noch einmal durchgegeben. Und das habe ich gemacht. Eine sehr ungewöhnliche Art der Sprecherziehung. Ja, schön langsam, aber da gab es sehr viel Fremdworte, fremde Städte und so weiter, besonders nach der Invasion. Und so habe ich erst mal angefangen. Und dann hieß es eines Tages, ach, der kann doch auch mal den Frühnachrichtendienst sprechen. Man stand nicht gerne früh auf. Und dann sprach ich 7.05 Uhr die Nachrichten. Ich habe mir sagen lassen, heute die meistgehörten damals. Naja, und so sprach ich morgens 7.05 Uhr in der Reichsansage die ersten Nachrichten. Ja, und das habe ich dann weiter gemacht, habe durch einen Zufall auch die Meldung gesprochen am 20. Juli, die erste Meldung über das Attentat Hitlers. Das ist eine Geschichte für sich, die ist viel zu lang, um das zu erzählen. Aber wie fühlt man sich dabei, wenn man über Jahre verfolgt hat, dass Hitler eben der siegreiche Hero ist und dann muss man verlesen, dass eben ein Attentat ihn zwar nicht getötet hat, aber es war eine ganze Zeit ja auch nicht klar und Sie müssen mit ruhiger Stimme eine solche Nachricht rüberbringen. Wir waren dort als die Sprecher des Rundfunks so erzogen, die Meldungen ohne jegliche Emotion, ohne irgendwelche Dinge, die ohne Pathos rein sachlich zu bringen. Für uns wenige Sprecher war der Rundfunk und das Funkhaus ein Domizil des Überlebens. Was heißt das? Das heißt, wir brauchten nicht an die Front. Wir waren zunächst einmal, wir wurden gebraucht, wir hatten eine gewisse... Aber Sie brauchten sozusagen auch eben den Krieg, Sie brauchten Hitler sozusagen als obersten Schutz, um eben nicht eingezogen man zu muss werden. Bedenken, das ist eine schicksalshafte Verkettung. Ich bin Jahrgang 1926 in die Zeit hineingeboren und wenn man mit 17 Jahren eine solche Aufgabe bekommt, zum Rundfunk zu gehen, dort zu sitzen, das war ganz hervorragend. Und am Anfang hat man das auch ohne eine gewisse Beklommenheit gemacht. Aber die Beklommenheit ist sicherlich gekommen, denn der Krieg ging voran. Und das, was Sie dann erlebt haben, vor allen Dingen was Sie dann machen mussten, nämlich auch die Kriegsberichte, die Niederlagen zu verkünden, dazu gleich mehr. Deutschlandradio Berlin, die Sendung Hörensagen. Noch bis 10 Uhr ist bei uns zu Gast der Journalist Richard Beyer. Mit 17 Jahren, Herr Beyer, sind Sie damals zum Großdeutschen Rundfunk gekommen, als Volontär und letztendlich dann auch als Sprecher. Sie haben Nachrichten gelesen, die Morgennachrichten. Sie haben eben gesagt, das war eigentlich eine ganz sachliche Geschichte, bis dann irgendwann eben der Krieg zu Ende ging. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es eben nicht mehr so einfach gewesen ist, diese Nachrichten zu lesen. Und wir haben einen Ausschnitt vorbereitet aus einer Sendung vom Ende April. Sie lesen Nachrichten um den Kampf um Berlin und da hören wir jetzt mal rein. Konnte der Feind aus dem Raum Groß-Behren nach schweren Kämpfen Durchbrüche durch unsere südlichen Verteidigungsstellungen erzielen. Einzelnen Panzern gelang es, bis in den Raum Teltow, Lichterfelde, Mariendorf vorzufühlen. Der Feind sah sich veranlasst, mit einem schweren Luftangriff auf König Wusterhausen seine Durchbruchsabsichten vom Süden her zu unterstreichen. Schwerste Belastungsproben hielt auch im Laufe des gestrigen Tages und der Nacht die tapferen Verteidiger im ostwärtigen Frontgebiet der Reichshauptstadt stand. Erbitterte Häuserkämpfe tobten um den Besitz des Bahnhofs Weißen See, der mehrfach den Besitzer wechselte. Volkssturm und Kommandos der Hitlerjungen unterstützten durch vorbildlichen Angriffsschwung die schwer ringenden Kompanien des Heeres. In den Straßen von Pankow, Heinersdorf und Schönhausen kann der Feind sich nur unter schweren, blutigen und Materialverlusten, die ihm von jedem Trümmerhaufen, jeder Panzersperre und aus Kellern durch wohlgezieltes Feuer und Schüsse aus der Panzerfaust zugefügt werden, halten. Währenddessen halten sich in Marzahn und Friedrichsfelde noch eingeschlossene Stützpunkte in heldenmütigem Kampf mit übermächtigem Feind. Berlin kämpft weiter. Berlin vertraut dem Führer. Richard Weyer, Sie haben eben genickt, als der Ausschnitt angefangen hat. Sie haben Ihre eigene Stimme gehört von vor über 50 Jahren. Müßig zu fragen, was Sie heute fühlen, wenn Sie Ihre Stimme hören. Aber was ging damals in Ihnen vor, wenn man so eine Meldung lesen muss und eigentlich denkt, das war's? Das war nicht der Großdeutsche Rundfunk, es war der Soldatensender mit dem etwas mystischen Namen DXR7, ein Soldatensender für die kämpfende Front. Und sicherlich schon in der Vorbereitung auf die Rückzüge ins deutsche Reichsgebiet. Und dort liefen diese Meldungen an. In diesen Tagen haben wir aus dem Funkbunker alle Sendungen gebracht. Die Nachrichten wurden gekoppelt, die des Großdeutschen Rundfunks und die dieses Soldatensenders. Der Bunker war direkt neben dem Funkhaus. Funkhaus an der Masurenallee. Und dort, heutigen Gebäude, und in diesen Stunden lag bereits das Gebiet um den Bunker unter schwerem Beschuss. Es wurde gekämpft. Und Sie mussten aber und so wir mussten wie ganz möglich. Sachlich wie möglich dort sitzen und sprechen. Die Beklommenheit, von der ich vorhin sprach, die trat ein, je näher der Feind vom Osten und Westen kam. Es war einfach noch über russische und französische Städte zu sprechen. Als der Russe dann ins deutsche Gebiet eindrang, von der einen Seite Amerikaner und Engländer von der anderen, als die Heimatstadt Kassel amerikanisch wurde, da war es doch schon sehr schwer, Nachrichten noch ohne Gefühl zu sprechen. Ich hatte damals einen großartigen väterlichen Freund, das war Pelz von Fehlinau, später einer der bekanntesten Hörspielautoren, auch des RIAS. Und er hat einmal einen Satz geprägt, sollte etwas launig klingen. Weißt du, Richard, du machst eine tolle Entwicklung durch. Am Anfang hast du über Gebiete und Länder gesprochen, dann über Städte, Flüsse und Gebirge. Jetzt sprichst du über die Vorstädte und pass auf, zum Schluss sprichst du noch über die Etagen. Und so war ja die Kriegsentwicklung bis zur letzten Minute. Mit jedem Schritt, die der Feind näher kam oder der Russe näher kam, dann in Berlin, war ja auch das Ende näher. Und das kam ja dann letztendlich auch in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai. Und für uns war die Frage eigentlich, was wird, die stand und konnte eigentlich von keinem beantwortet werden. Und es kam eben die Nacht vom 1. auf den 2. Mai, wo Sie dann letztendlich die letzte Absage. Ja, am 1. Mai um 24 Uhr sprach Elmar Banz, heute noch lebend im Schwarzwald, die letzten Nachrichten. Das war die Meldung vom Tod Hitlers. Und er sagte den Großdeutschen Rundfunk so ab, als wenn der Großdeutsche Rundfunk seine tägliche Sendung beendet. Dann ging er aus dem Sender einfach raus, er wohnte in der Nähe, aber der Sender wurde nicht abgestellt. Es gab also einen Leerlauf und die Tontechnikerin, auch heute noch lebend, hat dann eins gemacht, sie hat einfach ein Band aufgelegt mit symphonischer Musik. Ist rumgelaufen, hat gesagt, der Sender muss abgestellt werden, irgendwas muss ja geschehen. Und dann wurde der leitende Ingenieur gesucht. Wir waren bereits verpflichtet, mit einer Kampfgruppe über Spandau auszubrechen. Der hat den Sender abstellen wollen und dann hat irgendeiner, wir streiten uns heute noch, wer es gewesen sein könnte, gesagt, der Großdeutsche Rundfunk muss richtig abgesagt werden. Und da ich noch in der Gegend herumstand, hieß es, komm, du sagst jetzt den Großdeutschen Rundfunk ab. Was haben Sie gesagt in dem Moment? Und man hat im Moment, ich kann es heute nicht mehr so rekapitulieren, aber bestimmt dumm geguckt, aber ich bekam dann einen Zettel und der ist mir so ins Blut übergegangen, dieser Text, dass ich ihn nie vergessen habe. Ich habe ihn nach dem Krieg gleich aufgeschrieben. Man muss vielleicht beide Meldungen mal kurz gegenüberstellen. Wenn der Großdeutsche Rundfunk abgesagt wurde, dann wurde er am Tage abgesagt, abends um 24 Uhr oder um 1 Uhr mit den Worten, Damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine heutige Sendefolge. Wir grüßen alle Deutschen diesseits und jenseits der Grenzen, unsere tapferen Soldaten zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Dann kam das obligatorische Heil Hitler und das Deutschlandlied und das Horst Wessel-Lied. Das hat Elmar Banz, wenn man so will, am 2. Mai 0.05 Uhr noch gemacht, ganz sachlich. Dann wurde der Sender nicht abgestellt und dann bekam ich den Zettel. Und dieser Schlusstext, wer den heute richtig hört, der weiß, dass das damals ein teuflischer Redakteur gewesen ist, der diese Sache formuliert hat. Die Schlussabsage lautete: Damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolgen. Wir grüßen noch einmal alle Deutschen. Man konnte ja nicht mehr sagen, diesseits und jenseits der Grenzen. Und unsere Soldaten zu Lande, zu Wasser, in der Luft und gedenken des heroischen deutschen Soldatentums. Der Führer ist tot, es lebe das Reich. Und damit schaltete man den Sender ab. Es kam keine Hymne und nichts mehr. Aber dann war es doch so, dass eben das russische Militär schon längst an dem Sender war. Und es wurden ja auch diverse Journalisten verhaftet. Wo sind sie geblieben? Wie konnten sie entschlüpfen? Wir sind mit der Kampfgruppe nach Spandau, wurden dort aufgerieben, sind einige von uns gefallen. Und an meiner Seite war der damalige Leiter des Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters, Walter Leschetizky. Wir sind zum Funkhaus zurück. Leschetizky sprach sehr gut Russisch, er stammte aus dem polnischen Gebiet, er sprach auch sehr gut Russisch. Wir kamen zum Funkhaus zurück, dort erklärte man uns für verrückt, dass man zurückgekommen war. Wir wurden dort zunächst interniert und in diesen Tagen, der Russ ist erst am 2. Mai in den frühen Vormittagsstunden in das Funkhaus gekommen. Er ist dann mit Listen durch das Haus gegangen, und zwar der erste Funkkommandant, ein Major Popow, nicht, wie viele behauptet haben, später mit Markus Wolf, das stimmt nicht, auch nicht mit Herrn Dörnberg, der heute in Ost-Berlin lebt, sondern mit einem jungen Dolmetscher. Und man musste seinen Familiennamen nennen und es wurde in Listen nachgeschaut. In meiner Gegenwart sind zwei gute Kollegen verhaftet worden, die dann über 6 Jahre nach Sachsenhausen gegangen sind. Ich stand auf dieser Liste nicht drauf. Sie konnten entschlüpfen, und Sie sind dann noch einmal in Ihre Heimat zurückgekehrt. Dann bin ich gelaufen, 504 Kilometer von Berlin bis in die Nähe von Kassel. Kreuz und quer, man musste ja auch Umwege machen. Und bin gut durchgekommen. Toi, toi. Gut durchgekommen, haben dort eine Weile gelebt, sind aber zurück nach Berlin gegangen. Und was Sie dort erlebt haben, eben diese Zeit, dass Sie auch als RIAS-Agent verhaftet und letztendlich inhaftiert worden sind, dazu gleich mehr. Richard Beyer, eben haben Sie erzählt von dem Ende Ihrer Arbeit beim damalig Großdeutschen Rundfunk. Sie haben die letzte Sendung abgesagt, die letzte Übertragung vom 1. auf den 2. Mai 1945, schlüpften dann durch die Überprüfung seitens der sowjetischen Militäradministration hier in Berlin, liefen zu Fuß von Berlin in ihre Heimatstadt Kassel zurück über Monate. Aber es verschlug sie, um einen Zeitsprung zu machen, dann letztendlich in den 50er Jahren wieder nach Berlin. Und ausgerechnet als Mitarbeiter des RIAS, wurden Sie damals nicht überprüft? Der RIAS damals Radio im amerikanischen Sektor und Sie als ehemaliger Mitarbeiter, ja eben das Propagandainstrument Hitlers? Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Also mal ganz kurz. Ich bin in Kassel wieder Journalist geworden bei der Kasseler Zeitung. 1950 kamen die ersten russischen Leichtathleten nach Berlin. Ich war Sportredakteur und wurde nach Berlin geschickt, um mir mal die Leute anzusehen. Kam hier nach Ost-Berlin, kam in Berlin mit Journalisten zusammen und hier wurde gegründet der Gesamtdeutsche Sportverlag. Und ich wurde gefragt, willst du nicht eine Sportzeitung übernehmen? Was frei ist, ist Leichtathletik und Boxen. Wenn man 24 Jahre ist, das war die zweite große Chance, und wieder Berlin, ich ging nach Berlin und wurde Chefredakteur des Illustrierten Boxrings, einer Boxzeitschrift, und habe dann hier in Berlin in der Waldbühne bei allen bekannten großen Berufsboxkämpfen gesessen, von Hein ten Hoff bis Bubi Scholz. Und damals am Potsdamer Platz stand über dem Kolumbierhaus: Der kluge Berliner kauft in der HO. Es war ein einheitliches Berlin. Die Losung der Stunde war: Deutsche an einen Tisch. Und die Gesamtberliner Journalisten waren noch eine Art Familie. Ob es wirtschaftspolitische oder auch Sportredakteure waren, man traf sich. Und so lernte ich die Gebrüder Klappstein des RIAS kennen. Besuch uns doch mal, ich war im RIAS tätig. Und aus diesem ersten Anfängen erwuchs zunächst eine sehr lockere, freie Mitarbeit auf sportlichem Gebiet. Und ab 1952 dann doch eine Mitarbeit auf den gesamten Gebieten innerberliner Geschehen aus dem Osten. Eine Berichterstattung für den RIAS. Also Sie waren im Prinzip der Ostberliner Korrespondent. Des RIAS. Es war auch im Osten bekannt, dass ich das war. Und ich habe mich von Anfang an die Richtlinien des RIAS gehalten. Und das muss vielleicht in wenigen Sätzen gesagt werden. Der RIAS ist nie eine Spionageorganisation gewesen. Er war nie ein Hetzsender. Er war nur ein Sender der Wahrheit. Und das tat im Osten bitter weh. Der RIAS hat immer versucht, die Sachlichkeit an die oberste Stelle zu setzen. Das war auch am 17. Juni so. Es gab die Verleumdung im Osten, der RIAS habe gehetzt. Es ist nicht ein einziges Wort der Aufwiegelung, der Aufforderung zu irgendwelchen Handlungen gegen das Ostberliner Regime gekommen. Obwohl es ja eine brenzlige Situation an diesem Tag gerade in diesem Sender gewesen ist. Es kamen hier viele aus dem Osten, auch Delegationen oder vermeintliche Delegationen und wollten Aufrufe erlassen. Die wurden generell abgelehnt. Der damalige Chefredakteur für die politische Seite war Egon Bahr. Er ist ein Zeitzeuge, der es immer wieder bestätigen kann. Es wurde ganz sachlich darüber berichtet, was war im Ostsektor los. Leute auf der Straße, die und die Forderungen, es fallen Schüsse, es gibt Panzer, aber keine Aufforderung, in irgendeiner Weise einen Volksaufstand oder in irgendeiner Weise zu provozieren. Das alles hat der RIAS nie gebracht. Wobei man trotzdem sagen muss, dass natürlich es eine Zeit war, eine sehr sensible Zeit, die Zeit des Kalten Krieges, wo viel natürlich auch hinter den Kulissen gebannt gestarrt hat, wie reagieren beide Seiten. Und dass natürlich auch Sender, auch wie der RIAS, da aufpassen mussten, in welche Richtung sie berichten. Deshalb ja auch die Bemühung, es eben sachlich neutral in den Nachrichten zu machen und nicht den Arbeitern damals sozusagen das Forum zu geben, es spontan über eben ein Radio im amerikanischen Sektor zu geben. Trotzdem sind Sie 1955 als vermeintlicher RIAS-Agent in einem Schauprozess vor dem obersten Gericht der DDR verurteilt worden. Was wurde Ihnen ja zur Last gelegt? Sie haben hier mitgebracht eine Kopie, eine interne Kopie der SED. Es war ein großer Schauprozess gegen 5 Agenten des RIAS. Wir haben uns vorher nie gesehen. Die übrigen 4 waren nur durch einen Zufall mit dem RIAS in Verbindung gekommen, dass sie Eintrittskarten haben wollten oder irgendwie beim RIAS eine Hilfe gesucht haben. Ich war eigentlich der einzige Mitarbeiter des RIAS unter diesen 5 Angeklagten. Es gibt darüber eine Hausmitteilung, die der Leiter der Abteilung Staatliche Organe, so schön hieß es damals, im Zentralkomitee der SED, 14 Tage vor dem Prozessbeginn an Walter Ulbricht geschickt hat und ihm dort unterbreitet, was diese Agenten verbrochen haben, diese Verbrecher. Was sollte der Agent Bayer getan haben? Und der Agent Bayer, zunächst einmal steht hier, ist seit 54 Agent des RIAS, ich bin seit 1952 hier, schon allein die Zahl stimmt nicht, und er berichtete an den RIAS, ich zitiere wörtlich, Hetzberichte über verschiedene Schwierigkeiten in der DDR. In über 50 Treffs und Informationen berichtete Bayer über die Volkswahlen, über die Tätigkeit der Wahlhelfer bei den Westberliner Wahlen und andere Dinge. Punkt. Aus. Das waren 6 Zeilen. Wie viele Jahre sollten Sie bekommen? 13 Jahre. Das Makabere oder wie man es auch nennen will, das Unfassliche ist, dass diese Hausmitteilung 14 Tage vor Beginn des Prozesses an Ulbricht geleitet wird. Dort wird ihm mitgeteilt, wer die Anklage vertritt, wer den Vorsitz des Gerichtes übernimmt. Dann heißt es, die Verhandlung wird öffentlich durchgeführt. Es sollen wieder Delegationen aus Betrieben und die Presse teilnehmen. Und dann kommt das Entscheidende. Folgende Strafen sind beabsichtigt. Das heißt, 14 Tage vor einem Prozess. War der Ausgang des Prozesses schon klar? Ja, und da steht für den Hauptangeklagten, das muss ich in Anführungszeichen setzen, für Joachim Wiebach lebenslängliches Zuchthaus. Und dann nimmt Ulbricht seinen Kugelschreiber und streicht dieses lebenslänglich durch, schreibt darüber Vorschlag Todesurteil und drunter einverstanden Walter Ulbricht. Ich möchte mal eine Parallele zur Gegenwart ziehen. Es steht zurzeit Egon Krenz vor dem Gericht. Das wäre jetzt so ungefähr, als wenn 14 Tage vor diesem Prozess der, was weiß ich, Mitarbeiter des Kammergerichtes Berlin über das Bundeskanzleramt Herrn Kohl mitteilt, es finde der Prozess statt, dass man ihm 14 Tage vor dem Prozess schon mitteilt, was Herr Krenz für ein Urteil bekommt, und Herr Kohl nimmt einen Kugelschreiber, streicht durch und setzt ein neues Urteil fest. Das ist für uns heute also für uns ist es unfassbar. Das ist also ein Vergleich. Vergleiche hingen immer, aber das ist damals Recht gewesen. Recht in einem Staat, der angeblich auch heute noch Recht gesprochen haben soll, wenn man einige Leute hört. Sie wurden zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt. Es gab aber dann eine Amnestie. Sie mussten in Anführungsstrichen nur 7 Jahre letztendlich verbüßen. Sie haben in diesen Jahren jetzt aktuell die einzige noch überlebende Richterin wieder getroffen, die Sie damals verurteilt hat. Wie war diese Begegnung? Es saß auf der Anklagebank ein altes Muttchen von 78 Jahren, die sich an nichts mehr erinnern konnte. Weder ob sie Todesurteile beraten hat, ob sie Todesurteile ausgesprochen hat. Sie wusste nichts mehr von Sitzungen. Sie hatte die übliche Krankheit der Gedächtnislücken. Und sie kannte noch nicht mal den Namen Wiebach, des Hauptangeklagten. Sie kannte meinen Namen nicht. Das war das Wiedersehen mit der Richterin, jetzt hieß sie Heinemann. Sie wurde zu 5 Jahren Haft wegen Rechtsbeugung verurteilt jetzt. Aber das war eine der Blutrichterinnen der damaligen Zeit. Ihr wurden viele Todesurteile nachgewiesen. Und im Gegensatz zu ihr haben Sie nicht vergessen, was Sie damals im Zuchthaus erlebt haben? Nein, Brandenburg ist eine harte Zeit gewesen. Und man spricht sehr viel heute über Mitarbeiter der Staatssicherheit im Osten, berechtigt. Was man leider vergisst, ist die große Zahl der sogenannten Strafvollzugsbediensteten. Jene Schließer, die jahrelang ihre ganze Laune an den Häftlingen auslassen konnten und auch ausgelassen haben. Die Zeit war eine Zeit der Willkür auf vielen, vielen Ebenen. Von Dingen, was Ernährung, Betreuung und so weiter betrifft, mal ganz abgesehen. Das war letztendlich nicht die einzige Haftzeit, die Sie verbüßt haben. Anfang der 80er Jahre wurden Sie noch einmal von der Stasi inhaftiert. 2 Gefängnisstrafen, die sicherlich in Ihrem Gedächtnis und auch in Ihrer Seele sich festgefressen haben. Trotzdem arbeiten Sie weiter an dieser Zeit, sind Journalist, arbeiten an Dokumentationen mit. Andere würden sich vielleicht vergraben, würden sagen, nie wieder will ich etwas darüber wissen. Was bringt es Ihnen, das jetzt alles immer wieder auch als Zeitzeuge, Sie sitzen jetzt hier, Sie werden demnächst beim WDR auch in einem Dokumentationsfilm mitwirken. Was bringt es Ihnen? Eine gewisse innere Befreiung und auch eine Mitteilung für all die Generationen, die jetzt nach uns kommen. Wer soll es sonst vermitteln, wenn nicht die noch lebenden Zeitzeugen? Es ist im Laufe der Jahrzehnte so viel Falsches geschrieben worden. Sei es über den 20. Juli, sei es über das Kriegsende, sei es über den 17. Juni, um mal jetzt diese Sprünge zu machen. Es sind auch nach der Wende sicherlich, um, ich möchte mal sagen, die schnelle, billige Mark zu machen, Sensationsberichte gemacht worden über Haftbedingungen, über Prozesse und so weiter. Ich bin der Meinung, man sollte die Aufarbeitung in Sachlichkeit und ohne Hass und ohne Rache vollziehen. Berichten, was ist wirklich gewesen, auch ohne die persönliche Emotion, und auch ich bin auch der Richterin Heinemann ohne Hass gegenübergetreten. Wenn die Frau gesagt hätte, wenigstens vielleicht ich entschuldige mich, oder dann wäre es von ihrer Seite vielleicht eine Reaktion gewesen. Aber ich habe es gar nicht erwartet. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Und das ist eben mein Wollen, Nachfolgenden zu sagen, so ist es wirklich gewesen. Wer weiß noch über den Rias der 50er Jahre so gut Bescheid? Wir sind nur noch wenige in diesem Hause heute. Peter Herz ist gerade noch mal vielleicht hier, den man fragen kann. Viele andere sind durch ihr Alter nicht mehr unter uns Lebenden. Viele andere sind in alle Winde zerstreut. Und so muss man doch immer versuchen, vielleicht das mal wieder an den Mann zu bringen oder über den Sender, wie es heute ist. Mit wem arbeiten Sie zusammen an? Was arbeiten Sie aktuell? Ich arbeite sehr viel zusammen mit einer Dokumentaristin, mit Gitta Nickel. Wir haben nach der Wende unter anderem diesen Siebenteiler gedreht, das war die DDR. Sie selbst arbeitet auch an dieser ganzen Aufarbeitung. Dann arbeite ich hier in Berlin mit, bei dem sogenannten Forum 91. Das ist eine Vereinigung der Mitarbeiter, die bei der Gauck-Behörde, bei der Zentralen Ermittlungskommission, Regierungsvereinigungskriminalität, beim Bundesverfassungsschutz, sich mit dieser ganzen Zeit DDR-Vergangenheit beschäftigen. Wir tauschen aus, es sind Journalisten bei uns dabei, es gibt dort Informationen, die nicht gleich für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Wege, die man gehen kann, um zu recherchieren. Es gibt zurzeit ein neues Problem, wir wollen aufgrund von neuen Erkenntnissen etwas über Buchenwald in der ganzen Zeit bringen. Buchenwald war ja nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus, sondern war ja auch die Zeit der Internierungslager. Das alles ist eigentlich die Arbeit der Gegenwart. Und das Einzige, was darunter ein bisschen zu leiden hat, ist die Familie, die langsam sagt, hör auf, du hast genug erlebt, denn die zweite Haft war ja auch nochmal ein Jahr wegen öffentlicher Herabwürdigung der DDR, weil ich polemisiert habe gegen die Sprengung der Garnisonkirche in Potsdam und weil ich Geschichtsfälschungen in Potsdam mit anderen aufgedeckt habe, die nach der Wende dazu geführt haben, dass der Retter von Sanssouci nun nicht mehr der Retter ist, sondern wirklich ein russischer Oberleutnant der Trophäenkommission, der die wahre Kunst geklaut hat nach allen Regeln der Kunst, die man heute im Puschkin-Museum als Beutekunst dann ausstellt. Und offensichtlich sind Sie ja auch noch dabei, weiter an den Themen zu arbeiten, was jetzt im Gespräch vielleicht nicht so rausgekommen ist, aber was ich vorher gespürt habe, bevor wir unser Gespräch begonnen haben. Sie sind trotz allem ein ja, sehr fröhlicher Mann. Wir haben uns vorhin zum Beispiel auch über Fußball unterhalten. Woher nehmen Sie die Kraft, trotz allem noch zu sagen, ich muss lachen, es muss weitergehen? Also ich glaube nicht an Sternbilder. Man sagt immer, die Schützen, das sind optimistische Menschen, sehr lebensfroh und sehr für Gerechtigkeit. Das sagt vielleicht alles. Dann sitze ich einer Hessin gegenüber, die wird mir das bestätigen. Wir Hessen sind Optimisten von genau, Nord- bis Südhessen. Genau, ich bin bekennende Hessin, eben auch aus dem Raum Kassel. Ja, und da muss man wirklich sagen, man soll immer das Gute im Leben doch vielleicht sich zu eigen machen. Und zum Guten im Leben gehört auch, dass man sich an die schlechten Zeiten erinnert und vor allen Dingen aus denen auch Lehren zieht. Lehren kann man ziehen, wenn man Menschen wie Ihnen begegnet, die eben Zeugen einer Zeit sind, die man aufarbeiten sollte. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns gewesen sind und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit noch alles Gute. Besten Dank, Richard Bayer. Das war Hörensagen im Gespräch mit Susanne Schröder und, wie gerade gehört, mit Richard Bayer, gesendet am 16. November 1995. Und jetzt ist er uns zugeschaltet aus dem Studio Kassel des Hessischen Rundfunks. Passt gut, Herr Bayer, weil, wie wir gerade hörten, Sie eben noch das hohe Loblied auf die fröhlichen Hessen sangen. Guten Morgen. Guten Morgen. Stimmt das auch knapp 20 Jahre später noch mit den fröhlichen Hessen? Ja, sehr sogar. Herr Bayer, die Themen im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Schröder waren nicht so fröhlich. Und was mir auffiel, es ging Ihnen damals sehr nahe, darüber zu sprechen, besonders über die Zeit in der DDR. Stimmt das? Ja, das ist auch heute noch so. Zumal ich in den ganzen Jahren sehr eng mit der ehemaligen Gauck-Behörde oder heute mit meinem Haftkameraden Roland Jahn gesprochen habe. Wir waren zusammen. Damals war ich in Naumburg zur zweiten Inhaftierung in der DDR. Herr Bayer, wie haben Sie sich da beide kennengelernt? Dort eigentlich gar nicht. Wir waren getrennt in verschiedenen Betrieben. Wir haben damals, wenn Sie einen Sessel haben, dann ist unten drunter so ein Rollfuß. Und die haben wir in Naumburg hergestellt, waren in verschiedenen Schichten und haben uns erst kennengelernt in der jüngeren Zeit und haben dann hier in Kassel gemeinsam die erste Stasi-Ausstellung eröffnet. Und haben dann erst festgestellt, dass Sie gemeinsam ja. im gleichen Gefängnis gewesen sind. Ja. Sie blieben ja in der DDR nach der ersten Haft. Sie wurden nach 7 Jahren aus dem Zuchthaus entlassen. Das war 1961. Warum blieben Sie da? Warum gingen Sie nicht in den Westen? Damals war noch kein Freikauf möglich. 1961, ich bin gleich nach dem Mauerbau entlassen worden und konnte also nicht hier in den Westen. Mhm. Und musste deshalb in der DDR bleiben. Und Sie, Sie blieben ja im Widerstand, obwohl Sie diese 7 Jahre erlebt haben und die nicht wirklich leicht gewesen sind, blieben Sie im Widerstand und, wie Sie eben erzählten, waren auch ein zweites Mal in Haft und lernten dort Roland Jahn kennen. Wenn man einmal in der Opposition ist, bleibt man das dann auch? Ist das so ein bisschen das Resümee dieser Zeit? Ja, man hat viele Freunde dann auch kennengelernt, die mitgefühlt haben, was man hinter sich hat und die dabei gewesen sind bei meiner zweiten Inhaftierung und haben die Familie unterstützt und mich dann nach der Entlassung wieder sehr gut aufgenommen. Darunter eine ganze Reihe von prominenten Künstlern aus der DDR, die ich in der Zwischenzeit kennengelernt hatte. Mhm. Also besonders verbunden war ich mit der bekannten DDR-Schauspielerin Angelika Waller. Neben Angelika Domröse wohl die bekannteste Schauspielerin der DDR. Und der verstorbene Willi Schwabe, der in der DDR-Zeit die Montagsfilme gebracht hat. Die Montagsfilme? Sagen Sie ein kurzes Stichwort? Ja, jeden Montag hat die DDR einen Film aus der Zeit der UFA gebracht. Willi Schwabes Rumpelkammer hieß diese Serie. Und mit diesen Künstlern habe ich eine sehr enge Verbindung gehabt und habe sie noch. Und wie war dann Ihr Leben in der, also sozusagen nach der Entlassung in der DDR? Was haben Sie beruflich gemacht? Ich durfte nicht mehr in meinem Beruf als Journalist arbeiten und wurde Gaststättenleiter in Potsdam. Ach, das ist aber wirklich eine Veränderung. Ja, ja. Und hat aber auch Spaß gemacht. Und je länger ich wieder in Freiheit war, das war dann 1989, durfte ich sogar eine Talkshow wieder machen in Potsdam. Als Moderator? Ja. Mhm. Aber die Stasi war immer dabei. Herr Bayer, ich wollte noch mal ganz kurz auf ein Stichwort zu sprechen kommen aus dem Gespräch Egon Krenz. Es lief ja gerade da, als das Gespräch lief, der Prozess gegen ihn. Der ist dann auch später zu 6,5 Jahren verurteilt worden und dann relativ bald auch zur Bewährung freigelassen worden. Wie hat das auf Sie gewirkt? Wie viele dieser Urteile? Sie haben ja alle, ob das Krenz waren oder Motrow und wie sie alle hießen, haben ja ihre Unschuld beteuert oder haben immer wieder gesagt, dass sie das alles richtig gemacht haben. Bei Egon Krenz und bei Honecker hat mich eines berührt. Ich wurde bei meinem ersten Prozess, der sogenannte Rias-Prozess 1955, von Rechtsanwalt Friedrich Wolf verteidigt. Verteidigt bitte in Anführungszeichen. Die Rechtsanwälte haben damals geschwiegen und haben nichts irgendwie groß gesagt. Und Wolf hat dann Honecker verteidigt, Krenz verteidigt, Mielke verteidigt. In der Zeit nach der Wende. Das hat mich natürlich sehr berührt. Und mit einem Filmteam habe ich einen Film gedreht über den Rias, Kalter Krieg und Tanzmusik und einen Film über die Todesurteile in der DDR. Und da haben wir den Rechtsanwalt Friedrich Wolf vor das Mikrofon geholt. Und was er da gesagt hat, das war so unmöglich, dass ich, man möge mir verzeihen, ihm am liebsten ein paar um die Ohren gehauen hätte. Da hat er als Rechtsanwalt gesagt, er war gegen Todesurteile. Er hat ihn aber in unserem Prozess zum Tode Verurteilten nicht verteidigt und konnte sich nach der Wende an den Rias-Prozess gar nicht mehr so gut erinnern. Es scheint ja bei vielen sowas gewesen zu sein wie komplette Löschung oder Blackout oder sich gar nicht mehr erinnern wollen können. Das haben wir sehr oft erlebt, wenn ehemalige Stasi-Offiziere entdeckt wurden, entlarvt wurden, dann haben sie ihre Unschuld beteuert, Befehlsnot und alles Übrige. Und das Schöne ist ja, dass die Stasi-Offiziere sich zusammengefunden haben und 2 Bücher geschrieben haben über ihre Prozesse und überall gesagt haben, wir haben nur gerecht gehandelt. Herr Bayer, sagen Sie, die Wende ist ja jetzt schon 25 Jahre her. Gibt es so etwas wie einen Moment, wo man sagen muss, so und jetzt muss ich das loslassen, weil es mich sonst zu sehr beschäftigt, weil es sonst nichts anderes in meinem Leben geben wird? Denn die Themen, die Sie beschäftigen, sowohl ein Sprecher des Großdeutschen Rundfunks gewesen zu sein, als auch dann in der Diktatur der DDR gelebt zu haben, das sind ja alles sehr schwere Themen, die auch als Last, als Rucksack Sie immer wieder mittragen und darüber erzählen. Muss man das irgendwann mal loslassen? Ja, ich werde es zurzeit los. Ich schreibe zurzeit ein Buch. Angeregt von Guido Knupp, mit dem ich zusammen den Film Die letzte Schlacht gedreht habe. Ein Film, aufgehängt an dem jungen Sprecher des Großdeutschen Rundfunks, die letzten 12 Tage des Endkampfes in Berlin. Das war ein Spielfilm, ne? So ein Dokudrama, genau. Ja, ein Dokudrama mit einer tollen Besetzung. Also der Film ist sehr unter die Haut gegangen und hat mir besser gefallen als der viel gelobte Untergang, weil hier die Einzelschicksale genannt wurden und viele Zeitzeugen aufgegriffen wurden vom Pilot des letzten Stadtkommandanten von Berlin und ähnliche Dinge. Und man muss dazu sagen, es ist ein Film, es sind Spielszenen, es sind aber auch Archivsequenzen da drin und auch Aussagen von Zeitzeugen, deutschen und russischen. Ja. Und das war sozusagen miteinander vermischt und beleuchtet quasi diese letzten Tage. Und immer an dem Schicksal des jungen Rundfunksprechers Bayer aufgehängt, immer ein Tag nach dem anderen und immer ein Wehrmachtbericht genannt. Das war 10 Jahre nach dem Gespräch, das Sie uns in Deutschlandradio gegeben haben, also ungefähr 2005. Ja. Das heißt, die Themen Ihres Lebens haben sich nicht verändert. Sie werden immer wieder als Zeitzeuge. Immer wieder. Und ich bin also in unzähligen Talkshows gewesen. Und da ging es teilweise ums Kriegsende und teilweise auch eben über die Zeit in der DDR. Und was sagt Ihre Familie? Die Kollegin Susanne Schröder hat Sie ja auch befragt am Ende. Und Sie sagten damals, der wird das auch ein bisschen zu viel. Wie ist das denn jetzt? Noch schlimmer. Meine Frau kann das gar nicht mehr hören. Wie lange kennen Sie sich eigentlich? War das noch in der DDR? Das war noch in der DDR-Zeit, ja. Und war eigentlich ausschlaggebend, dass ich in der DDR dann geblieben bin. Das heißt, Sie haben sich verliebt, als Sie aus der Haft kamen? Ja. Dann haben Sie geheiratet und auch Kinder gekriegt? Ja, eine Tochter. Aber sie kann es auch nicht mehr so ganz hören, sondern würde gerne ein bisschen Abstand haben, ja? Ja, obwohl ja immer wieder, wenn man das Telefon klingelt, Freunde anrufen und Medien anrufen, ob Zeitung oder Rundfunk, und nach irgendwelchen Dingen fragen. Aber wissen Sie, Herr Bayer, für mich als Nachgeborene, ich bin Jahrgang 67, ich finde es sehr wichtig, dass Leute, die die Zeit erlebt haben und noch leben, darüber berichten. Weil wir das ja sonst nur aus Geschichtsbüchern kennen und aus Filmen oder Unterricht. Ja, der gute Frankenfeld hat mal gesagt, die Einschläge kommen näher. Und so ist es bei mir auch gewesen. Viele Freunde aus der schweren Zeit leben nicht mehr. Und dadurch wird man immer wieder geholt. Aber ich bin jetzt so gefestigt, dass ich darüber sprechen kann, ohne dass es mich also innerlich erschüttert. Es ist langsam nur noch ein Berichten und das Wissen, es muss berichtet werden. Ich habe eine kleine Frage bei der Recherche über Ihre Person. Habe ich herausgefunden, dass Sie Ihre Mutter erst sozusagen nach der Wende, nach 30 Jahren, erst wiedergesehen haben. Stimmt das? Ja, meine Mutter ist in Kassel geblieben. Ich habe meine Mutter nach der Wende 1990 wieder gesehen in Kassel, und kein anderer als Holger Börner, unser ehemaliger Kasseler Ministerpräsident, hat mich hier in Kassel wieder integriert. Was hat er gemacht? Der hat alles in die Wege geleitet, dass ich erstmal so schnell als möglich Bundesbürger wurde, um gesichert wieder mal in die DDR fahren zu können, die ja damals noch bestand, 1990. Und dann hat sich sehr gekümmert um meine Rehabilitierung, sagen wir es mal so. Wie war das zusammen? Treffen. Wie war das Wiedersehen mit Ihrer Mutter? Ja, tränenreich auf beiden Seiten. Aber Tränen gab es auch überraschenderweise. Ich habe dann meine noch lebenden ehemaligen Kollegen von der Hessischen Rundschau, von den Hessischen Nachrichten besucht. Die Sie noch von früher kannten? Jawohl. Und da gab es eigentlich gar keine Worte, als nur eine stumme Umarmung. Wir hatten alle ein bisschen Tränen in den Augen. Ich habe von der Hessischen Allgemeinen jeden Montag, das hat die Stasi registriert und wurde mir im zweiten Prozess vorgeworfen, dass ich Spionagezeitschriften gesammelt habe. Es war aber nur jeweils der Spielbericht von Hessen-Kassel. Auch das, heute lacht man drüber. Aber wenn man dann seine Stasi-Akten liest und daran dann feststellen muss, dass die Belastung ist, eine Sportzeitung am Montag, die nur berichtet, wie die Kasseler Fußballer gespielt haben. Und heute kann ich darüber sehr ruhig sprechen. Das ist wunderbar, Herr Bayer. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, was Sie vor 20 Jahren geführt haben und was Sie jetzt gerade mit uns geführt haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die weiteren Jahre. Und ich sage Dankeschön nach Berlin. Danke. Auch Ihnen alles Gute. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Diesmal mit einer Folge von Hörensagen im Gespräch aus dem Jahr 1995. Eine Reihe, die ein Highlight im ersten bundesweiten Hörfunkprogramm von Ost und West war. Heute Deutschlandradio Kultur heißt und in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. In 4 Wochen hören Sie ein Gespräch mit einer Sachensucherin. Was sich dahinter verbirgt, warum das Suchen glücklich macht und ob es besondere Menschen sind, die suchen lassen, das und mehr erfahren Sie am 15. Juni. Hier kommen gleich die Nachrichten und danach die Woche im Radiofeuilleton. Ich bin Margarete Wohlan und wünsche Ihnen noch einen schönen Radiosonntag.